Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorbeer. Kapitel 73. Der hungrige Tiger. Und als nun der Asmael sein Wort vollendet hatte, siehe, da erhob sich Adam und belobte sehr den Asmael, dass er so viel Demut an den Tag gelegt hatte, welcher mehr Weisheit zugrunde liegt als im Sedlahem und allen seinen Kindern. Darauf aber wandte er sich wieder zu Enos und Kenan und bedeutete ihnen, die Kinder des Mittags für den bevorstehenden Sabbat zu laden, auf dass sie erscheinen mögen noch vor dem Aufgange der Sonne. Zum Morgenbrande des Opfers, das wir Jehova darbringen müssen, wollen wir und werden. Und alsobald taten die zwei ihre Geschäfte. Nachdem aber brachten die Kinder Erfrischung und Stärkung den Hauptstammvätern, und diese nahmen, aßen und tranken und gaben auch dem Asmael zu essen und zu trinken. Als aber das Tier die Hauptstammväter essen und trinken sah, wurde es unruhig und fing an, mächtig den Rachen zu öffnen und mit dem Schweife um sich zu schlagen. Adam aber sagte zum Henoch: Lieber Henoch, sieh an das Tier, was soll das bedeuten? Beruhige es, sonst wird es ihm nicht gut sein, mit ihm weiterzureisen. Amen. Henoch aber erhob sich also gleich und sprach: Meinet ihr denn, dass solche Tiere von der Luft leben oder Gras fressen? O nein, das alles ist ihrer Ordnung zuwider. Es will aber eine Nahrung. Daher bringet drei unreine Tiere lebendig, auf das es sich sättige. Es wurden aber alsobald drei Böcke herbeigeschafft. Henoch aber sagte zum Asmael: Siehe, ein Futter für dein Lasttier. Steige herab und bringe es demselben zur Nahrung und zum Zeichen, dass du dem Wächter zum Verschlingen darbringst deine Unlauterkeit aus der Tiefe. Und der Asmael tat alsobald, wie ihn der Henoch geraten hatte, im Angesichte der Väter. Als aber der Asmael die drei Böcke dem Tiere vorführte, rührte dieses keinen derselben an, sondern schlug sie mit dem Schweife von sich und fing an, gewaltig zu brüllen. Es wurde aber allen, bis auf Henoch, bange, welcher noch nichts genossen hatte von den dargereichten Erfrischungen, sondern sich dafür im Herzen mit meiner Liebe labte und gar wohl stärkte. Adam aber redete noch einmal den Henoch an und sagte: O Henoch, sieh, dass du uns nicht täuschest, denn das Tier schlägt die von dir bedungene Nahrung von sich. Rate, wenn du magst, was da zu tun, denn mir wird's bange um den Asmael. Wie schauerlich bäumt es sich und wie donnernd brüllt es und stellt sich also grimmig an, als wollte es uns alle verschlingen. Daher schaffe Rat und Hilfe, so du magst und kannst. Henoch aber trat alsbald hin zum Tiere und redete es folgendermaßen an, sagend: Beruhige dich, denn ich verstehe gar wohl deine Gebärde. Doch damit es auch die anderen verstehen mögen, so sei deine breite und lange Zunge gelöst. Und so gib denn kund dein Anliegen und was dich zu solchen abschreckenden Gebärden nötigt. Und alsbald trat das Tier dreist in die Mitte der Väter und ließ aus seinem weit geöffneten Rachen folgende Worte deutlich vernehmen, welche also lauteten: Höret, ihr stumpfhörigen und blindsichtigen Menschen! Wahr ist, es hungert mich in jedem Haare schon, da ich mir drei Tage lang keine Nahrung habe erjagen können. Und so werde ich auch das mir gebrachte unsaubere Futter in meiner Not wohl verzehren. Aber es war mir solches bevor nicht möglich, bis es mir möglich gemacht wurde, euch allen, bis auf einen anzuzeigen, wie es für euch im höchsten Grade unbillig und ungerecht ist, Gottes Gaben eher in den Mund zu stecken, als bis ihr dafür den heiligen Geber gebeten habt um den Segen und ihm hernach gedankt habt in aller Demut und Liebe für solches große Doppelgeschenk. Wisset ihr Toren voll Blindheit denn nicht, dass auf der Erde kein reines Gras mehr wächst, dass da Taube zur Nahrung der Unsterblichen, damit sie nicht verderben möchten? Sollte es daher nicht euer sehnlichster Wunsch sein, dass der große heilige Geber es allzeit reinige für euch und segne jegliche Kost zu eurer Lebenswohlfahrt? O, schämet euch, ihr nahen Zeugen der Allgegenwart des Allerhöchsten! Ihr seid berufen, von ihm zu zeugen, und könnet seiner vergessen, wo ihr euch sein am allermeisten erinnern solltet. O, wie undankbar ist eure Freiheit vor Leben, und wie bloß in Worten eure Liebe zu ihm, dass sogar ich als eine reißende Bestie mit dem gerechtesten Unwillen erfüllt werde, so ich ansehen muss solchen Frevel bei den Kindern Gottes. Ihr möchtet fluchen der Tiefe, aber es steckt in eurer eigenen Tiefe so viel Undank, dass sogar ihr das größte Unheil in die Tiefe bringen werdet körperlich, so ihr euch des Dankes und der wahren Liebe in euren Herzen nicht mehr kümmern werdet. Die Unlauterkeit Asmahels sollte ich verschlingen, ich aber sage und rate euch, leget vielmehr die eures undankbaren Herzens auf die Böcke, damit ich nicht nur ein Träger Asmahels, sondern vielmehr eures großen Undankes werde. Nun, Asmahel, bringe mir die Böcke und tue, wie dir geraten die Väter, und belaste sie mit dem Fluche, damit die reuigen Väter gereinigt die Stelle verlassen mögen, und du und ich mit ihnen. Es sei. Ende dieses Kapitels.